Kundgabe 7884. Empfangen am 3.5.1961. Der Buchstabe tötet. Tote Wortverkünder. Der Geist ist es, der lebendig macht. Und ein jeder Buchstabe, der unerweckten Geistes gelesen wird, tötet. Er wird dem Menschen unverständlich bleiben und ob sein Verstand noch so angestrengt dessen Sinn zu ergründen sucht. Und das ist es, was zu vielen Irrtümern geführt hat, dass mein Wort übersetzt wurde oder auch den Mitmenschen zu Gehör gebracht worden ist von Menschen, die selbst noch unerweckten Geistes waren und ihren Verstand vorsprechen ließen, wo allein das Herz hätte urteilen oder erklären können, wenn sich mein Geist durch dieses hätte äußern dürfen. Ich selbst konnte nicht mehr reden durch einen Prediger zu den Menschen, sondern er gab aus sich heraus ihnen Lehren und Erklärungen, die nicht mehr mit der Wahrheit übereinstimmten. Und so wurde das Evangelium, das ich selbst auf Erden lehrte, im Laufe der Zeit immer mehr verbildet in seinem Sinn und wenige nur lesen mein Wort erweckten Geistes und ziehen den rechten Nutzen daraus für ihre Seelen. Für die anderen aber bleibt das Wort ohne Kraftwirkung. Sie hören es an, und weil sie es nicht recht verstehen, leben sie mein Wort auch nicht aus und können daher auch nicht zur Erweckung des Geistes gelangen. Denn ihnen wird kaum von Seiten der Prediger des Geistwirkens im Menschen Erwähnung getan, weil jene selbst es nicht verstehen, weil sie selbst es nicht wissen, dass es die direkte Auswirkung eines Liebelebens ist. Und dass sie selbst sich überzeugen könnten, dass eine Helligkeit sie erleuchten würde, wenn sie selbst in der Liebe lebten. Sie lesen den Satz, der Buchstabe tötet, erst der Geist macht lebendig, und wissen nicht, was das heißt, denn sie sind selbst noch unerweckten Geistes. Und darum kann fast nur noch von einem toten Christentum gesprochen werden. Darum gibt auch mein Wort, das im Buch der Bücher enthalten ist, den Menschen nicht mehr viel. Darum ist der Glaube schwach und kraftlos geworden. Ihm fehlt die Kraft des Lebens, denn er kann erst lebendig werden durch die Liebe, und die Liebe erwecket den Geist. Und ist nur ein zartes Pflänzchen entsprossen aus der Liebewärme, dann wird es bald stark und kräftig werden. Es wird ein lebendiger Glaube erwachsen, es wird alles zum Leben erwachen, was bisher tot im Menschen da niederlag. Es wird die Seele sich erheben und den Geistesfunken auf sich einwirken lassen. Sie wird zum Leben kommen und dieses Leben nun ewig nicht mehr verlieren. Dann aber wird der Mensch auch jedes Wort verstehen, das in mir seinen Ursprung hatte. Er wird den Irrtum von der Wahrheit zu trennen vermögen. Er wird keineswegs dem Irrtum verfallen, denn der Geist belehret ihn nun. Ihm bedeuten leere Buchstaben nichts. Er weiß des Wortes geistigen Sinn. Und jedes Wort schenkt ihm nun auch Leben, das von mir einst ausgegangen ist und sein Ohr und Herz nun erreicht. Dann ist er wahrlich kein toter Christ mehr. Und dann wird er auch lebendig von mir zeugen können. Er wird sich nicht nur der Worte der Schrift bedienen, sondern er wird deren geistigen Sinn erläutern können. Er wird in Wahrheit ein Lehrer seiner Mitmenschen sein, nach meinem Willen. Denn er lässt es nun zu, dass ich selbst in ihm bin, und mich äußern kann durch den Geist, wenn er seine Mitmenschen unterweiset. Und diese erst sind meine rechten Diener, die in meinem Auftrag tätig sind. Denn ein Verkünder meines Wortes, der nur die Buchstaben kennt, aber deren geistigen Sinn selbst nicht versteht, nenne ich nicht meinen Diener. Denn er hat sich selbst berufen, nicht aber zuvor sich meiner Berufung würdig gemacht, die voraussetzt, dass der Geist dessen erweckt ist, der für mich tätig sein will. Doch so wie er nicht nur die Liebe lehret, die Inbegriff meines Evangeliums ist, so wie er selbst auch ein Leben in Liebe führet, wird er auch den Geist in sich zum Leben erwecken, und dann wird er mir ein willkommener Diener sein, durch den ich wirken kann, durch den ich selbst die Menschen ansprechen kann, die dann auch die Kraft meines Wortes merklich werden spüren können. Und es werden wieder zum Leben kommen, die sich erwecken lassen, die ernsthaften Willens mich suchen und meines Geistes Kraft erbitten. Denn sie werden sich bemühen, mein Wort auszuleben. Sie werden durch ein Liebeleben den Geist in sich erwecken. Sie werden nicht mehr tote Verkünder meines Wortes sein, sondern Zeugen von mir in aller Lebendigkeit. Amen.